Zum 63. Jahrestag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg fanden am 25. Juli jeweils im Zentralen Jugendclubhaus und im GLB Zangyo, Kreis Gangnam, die Zusammentreffen der Jugendlichen und Studenten und der landwirtschaftlichen Werktätigen der Stadt Pyongyang mit den Helden der Republik statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter des betreffenden Bereiches, die Funktionäre und Mitglieder des Jugendverbandes und die des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft sowie die Bauern. Dabei würdigten die Redner die unvergänglichen Verdienste des großen Präsidenten Kim Il-sung um den Sieg im Krieg.